Hallo, herzlich willkommen bei Grüße aus Deutschland. Sie hören heute die Folge Die Geschenke. Fröhliche Weihnachten. Hallo Adi. Ja, sag mal, was willst du denn mit den ganzen Tüten? Hab noch ein paar Weihnachtsgeschenke gekauft. Ach so, ja klar. Ist da auch ein Geschenk für mich dabei? Lass das, du kriegst dein Geschenk schon noch. Und was hast du alles gekauft? Ja, zum Beispiel hier eine CD. Was ist es denn für eine? Och, mit verschiedenen Heavy-Metal-Bands kennst du sicher nicht. Nee, die kenne ich bestimmt nicht. Heavy-Metal. Und dann habe ich hier noch einen Mixer. Einen Mixer? Ein Gerät für die Küche? Ein praktisches Geschenk. Und was hast du da noch? Eine DVD. Mon Onkel von Tati. Also mein Onkel. Das ist doch dieser alte französische Film. Da gibt es doch so eine Szene, wo... Ein Buch mit Gedichten von Goethe. Poesie von Goethe. Aha. Und dann noch das. Boah, Inlineskates. Nicht schlecht. Für die nicht sportlichen Menschen unter Ihnen, das sind Schuhe mit Rädern unten dran. Damit kann man dann durch die Straßen rollen. Ja, ich finde Inlineskating total gut. Wem schenkst du denn das alles? Also meiner Mutter und meinem Vater natürlich, dann meiner kleinen Schwester. Die inzwischen auch schon 18 Jahre alt ist. Meinem Onkel, der ist nämlich Weihnachten bei uns. Ja, und dann noch meinem besten Freund. Und wem schenkst du was? Ach, warte, ich rate mal. Raten Sie mit? Also, wem schenkst du etwas? Deiner Mutter? Deinem Vater? Deiner kleinen Schwester? Meinem Onkel und meinem besten Freund. Okay, also, was meinen Sie? Wem schenkt Adi den Mixer? Den Mixer schenkt er bestimmt... Den Mixer schenkt er bestimmt seiner Mutter. Und das Buch mit den Goethe-Gedichten? Das Buch schenkt er wahrscheinlich... Das Buch schenkt er wahrscheinlich seinem Vater. Und die DVD mit dem Film Mon Onkel? Das ist doch klar. Die DVD schenkt er seinem Onkel. Und die Inlineskates? Wer ist denn da noch? Seine Schwester und sein Freund? Und an Geschenken habe ich noch die Inlineskates und die Heavy-Metal-CD. Aha, die Inlineskates? Die Inlineskates schenkt er sicher seiner Schwester. Und die CD mit Heavy-Metal schenkt er... Seinem besten Freund natürlich. Wer sonst hört sich schon so etwas an? Alles falsch. Wie, alles falsch? Meinem besten Freund schenke ich den Gedichtband. Ach. Meiner kleinen Schwester schenke ich das Video Mon Onkel. Ach so. Und was schenkst du deinem Onkel? Den Mixer. Ja, aber... Was schenkst du dann deiner Mutter? Meiner Mutter schenke ich die Inline-Skates. Die Inline. Aha, und deinem... Meinem Vater? Dem schenke ich die Heavy-Metal-CD. Aha. Aber warum denn? Haben Sie sich das gewünscht? Nein, aber das ist etwas, was Sie sich selbst nicht kaufen würden. Deshalb muss ich es Ihnen schenken. Die Sachen machen Ihnen bestimmt Spaß. Na ja, wenn du meinst. Jedenfalls hast du die Geschenke schon. Mir steht der ganze Stress noch bevor. Und gerade jetzt, kurz vor Ende des Jahres. Da gibt es doch in der Arbeit immer besonders viel zu tun. Das stimmt. Warum feiert man Weihnachten denn Ende Dezember und nicht zum Beispiel Anfang Februar? Ich weiß nicht so genau. Aus Tradition. Darf ich etwas dazu sagen? Wo kommen Sie denn so plötzlich her? Von draußen. Von draußen? Sehr geistreich. Woher soll er sonst kommen? Entschuldigen Sie, aber wir sind gerade auf Sendung. Was wollen Sie denn? Und wer sind Sie eigentlich? Ein Spezialist für Tradition. Ja, das ist ja sehr interessant. Aber wir müssen jetzt hier wirklich weitermachen und... Paddy, lass mal. Sie wollten etwas zu unserer Frage sagen? Wir wollten doch wissen, warum man Weihnachten Ende Dezember feiert. Ganz einfach. In dieser Zeit ist die Sonnenwende. Stimmt. Ende Dezember ist der kürzeste Tag im Jahr. Diese Zeit heißt Sonnenwende. Schon die Religionen vor dem Christentum feierten diese Zeit. Und warum hat man die Sonnenwende wohl gefeiert? Weil danach die Tage wieder länger werden. Als das Christentum nach Europa kam, konnte es die Traditionen der anderen Religionen nicht beseitigen. Na klar, die Leute wollten ihre Traditionen behalten. Das kann ich verstehen. So vermischten sich christliche und nichtchristliche Bräuche. Die Bräuche, also die Traditionen, haben sich vermischt. Und was ist mit den... Huch! Wo sind Sie denn? Komisch, ich habe auch nicht gesehen, wie er gegangen ist. Naja, dann die Wiederholung. Wem schenkst du etwas? Ich schenke meiner Mutter und meinem Onkel etwas. Wie bitte? Wem schenkst du etwas? Meiner Mutter und meinem Onkel. Wem schenkst du den Mixer? Den Mixer schenke ich meinem Onkel. Ach, und was schenkst du deiner Mutter? Meiner Mutter schenke ich die Inline-Skates. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du Adi, was schenkst du denn mir? Dir schenke ich... Ich weiß. Was schenkst du mir? Ich verstehe dich nicht. Ein Hörgerät. Ein Hörgerät? Um besser zu hören? Du bist gemein. Echt. Grüße aus Deutschland. Eine Produktion des Goethe-Instituts. Buch Marion Hollerung. Ton Ralf Schreier. Regie Edelgard Stadler. Produziert in den Studios des Goethe-Instituts München.